Scheiße! Das sind richtige Wichser. So ein Wichser. Richtige Wichser. Das sind Wichser, oder? Sollen es doch daheim bleiben? Wichser. Wichser. Richtige Wichser. Wichser. Wichser. Arsch. Richtige Wichser. Richtige Wichser. Wichser.